0800 220 5050. Eins live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, eine Themennacht, und das Thema heißt XXL. Ich frage euch, seid ihr selbst vielleicht XXL oder steht ihr auf XXL? Also zum Beispiel, steht ihr auf fette Autos? Steht ihr auf sehr dicke Frauen oder auf sehr dicke Männer? Habt ihr oder steht ihr eventuell auf sehr große Genitalien? Mögt ihr es generell gerne protzig und steht auch dazu? Habt ihr ein fettes Bankkonto und kommuniziert das auch sehr gerne und sagt den Leuten, dass ihr Geld habt? Habt ihr Ringe, Rolex, tragt ihr gerne dick auf und findet es gut? Wenn ihr mir das erzählen wollt und mit mir darüber sprechen wollt, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Thema XXL. Und ich bin sehr gespannt, wer heute so alles anruft und was ihr zu erzählen habt. Die erste Anruferin ist Alina. Alina ist 27. Guten Morgen, Alina. Hallo, Domian. So, meine Liebe, XXL. Warum hast du dich zu dem Thema gemeldet? Leider geht's nicht um mein Bankkonto, sondern um mich. Also ich bin XXL, ich bin ungewöhnlich groß, 1,95. Oh ja, das ist für eine Frau schon eine Nummer. Und auch überdurchschnittlich schwer. Wie also schwer? Ich bin groß und dick, über 150 Kilo. Wow. Dabei klingt die Stimme so zart und zerbrechlich. Ja. Das ist wirklich irre. Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, ne, nur von der Stimme würde ich denken, eine recht relativ zierliche junge Frau. Ja. Aber wenn ich die sehen würde, wäre ich erstmal beeindruckt. Erstmal was, wahrscheinlich schon, ja. 150 Kilo, 1,95 Meter groß. Ja. Das sind so die Ausmaße von Helmut Kohl früher. Oh je. Ich glaube, ne, ich glaube, der hat nicht mal 150 Kilo gewogen. Okay. Wie findest du dich? Das ist aber eine schwierige Frage. Das schwankt natürlich ganz stark, ne? Hat auch immer mit dem Feedback der Umwelt zu tun. Mal bin ich ganz zufrieden, mal bin ich auch stolz auf meine Größe. Ich meine, du bist ja schon was Außergewöhnliches. Ja. Insofern, das stimmt. Wie reagieren die Leute denn auf dich? Also erstmal gucken sie blöd. Mhm. Und viele sprechen mich auch an. Also ich werde wirklich, wirklich oft angesprochen. Ach, ja, was sagt man denn da? Oh, sind Sie aber groß? Darf ich Sie mal was fragen? Warum sind Sie so groß und so dick? Genau, nee, das Letzteres nicht. Die fragen wirklich alle erstmal, wie groß ich bin. Ja. Und teilweise reagieren die auch, also im Supermarkt hat mich meine Frau, also sie hat mich gefragt, darf ich Sie was fragen? Und ich schon so, ja, ich weiß natürlich, was kommt. Wie groß sind Sie? Ja, 1,95. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Also wie Beileidsbekundung. Mhm. Wie lange hast du das schon? Also die Größe ist klar, da wächst man durch die Pubertät rein. Mhm. Aber wie lange bist du schon so füllig? Das ist immer mehr geworden seit der Jugend. Also seit der Jugend? Genau. Warum wird es denn immer mehr? Weil ich Gefühle mit Essen kompensiere. Ah. Also das nennt sich dann psychogene Adipositas. Das heißt, da liegt eine Essstörung vor. Genau. Genau. Wie viel verputzt du denn so am Tag? Boah, schwer zu sagen, keine Ahnung. Ich habe keinen Vergleich. Ich würde sagen jetzt nicht, also ich habe nicht die klassischen Fressanfälle, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber mal so zum, da können wir uns alle ja dann mit uns selbst vergleichen. Ja. Du, Frühstück, was verdrückst du zum Frühstück? Nicht übermäßig viel, das sind, weiß nicht, drei Brote. Drei das Brote? Das kann auch nur Müsli sein, das können drei Brötchen sein, das ist... Aber Müsli kann man in so einem kleinen Töpfchen essen und man kann einen ganzen dicken Teller voll essen. Ja, das stimmt. Also eher der dicke Teller. Schon echt gemäßigt. Also das verschiebt sich vor allen Dingen hin zum Abend, also der Abend ist immer riskanter. Ja, okay, bleiben wir mal bei dem letzten Abend, also heute Abend, gerade vorhin. Oh Gott, heute. Was hast du gegessen? Ich habe heute gegessen. Weißt du es nicht mehr? das passiert immer so ein bisschen am Bewusstsein vorbei. Mal überlegen. Alles, also immer so alles, was zur Verfügung steht, auch kreuz und quer und halt permanent. Es ist mehr eine Beschäftigung als eine Versorgung mit Nährstoffen. Es gibt also nicht diese festen Esszeiten. Nö. Es wird den ganzen Tag irgendwie gegessen. Aber nehmen wir mal so ein normales Beispiel. Abends, du kochst dir Nudeln. Ja. Machst du wahrscheinlich auch. Also wenn ich jetzt einen Teller Nudeln koche, bin ich mit einem Teller komplett bedient. Ich esse drei. Drei. So. Ja. Aber dabei bleibt es dann wahrscheinlich. Also erstmal so und dann kommt natürlich Nachtisch, dann kommt, was hier noch so rumfliegt. Und auf die Nudeln kommen sicher schön dick Soße. Ja. Isst du auch Fleisch? Nein. Nein, das nicht. Nein. Also man kann auch. Man kann sehr füllig werden ohne Fleisch, das ist klar. Da kommen dicke Käsesoßen drauf und Gorgonzola und also Sachen. Genau, wenig Bewegung plus nicht unbedingt das gesündeste Essen. Wie sieht es mit Süßigkeiten aus? Ja, ganz schlimm. Ja. Klar. Da hört der Spaß dann auf, ne, wenn man das so hört. Wie machst du das mit Thema Männer, Thema Liebe, Thema Sex? Gewöhnlich, würde ich sagen. Also ich hatte schon viele Partnerschaften. Die Männer waren immer kleiner und leichter als ich. Das heißt, es gibt Männer, die so vom Beuteschema her stehen, die auf so große, kräftige Frauen. Es gibt Männer, denen es nicht wichtig ist. Ja. Das finde ich ja immer am besten. Ja, genau. Und es gibt wirklich Männer, die draufstehen. Also genau, dann bist du ein Fetisch für die. Genau, es gibt sowohl ein Fetisch für dicke Frauen als auch für große. Mhm. Das sind halt meist devote Männer. Mhm. Und das finde ich persönlich total unangenehm, weil das man wird halt auf ein äußerliches Merkmal reduziert. Ja, das in meinem Fall dann auf beide. Genau, das also ich bin natürlich dann ein Glücksgriff für die, weil oft geht das auch noch einher mit einem Fußfetisch. Und ich habe Schuhgröße 47, 48. Das ist für die natürlich der Knaller. Die Jungs träumen, sind im Himmel. Ja. Und ist halt überhaupt nicht mein Ding. Hast du eine längere Beziehung schon? Ja. Und im Moment auch in einer Beziehung? Nee, im Moment nicht. Ja. Wo lernst du Männer kennen? Internet viel. Es gibt ja Plattformen für große Leute. Mhm. Und sonst so ganz normal. Freundeskreis, Studium. Könnt ihr mir vorstellen, wenn du in eine Bar gehst oder in eine Diskothek, bist du natürlich sofort der Hingucker. Ja. Und das heißt, wenn Männer auf Frauen wie dich gepolt sind, ziehst du die dann auch sofort an? Ja, ich glaube auch. Also die einen trecke ich ab. Natürlich. Und die anderen ziehe ich sofort an, ja. Ja. Wie reagieren Frauen auf dich so in deinem Alter? Also Freundinnen, so eher im näheren Umfeld? Für die ist es völlig selbstverständlich und gar kein Thema mehr. Mhm. Und also genauso wie für mich absolut Normalität. Das ist eher bei Fremden, dass es dann... Und dass dieses Getuschel kommt und Kommentare. Ich finde das ja wirklich krass, was du gerade erzählt hast, dass die Leute dich ansprechen. Ja, also, ganz viel. Ganz besonders gerne in Aufzügen. Also, ich bin fassungslos. Wie dreist die Leute. Bahn. Ich weiß auch nicht, was das ist, was die Leute, warum die Leute meinen, nur wegen der Größe dürfte man, also das machen die bei keinem anderen Merkmal. Mhm. Also bei keinem gepiersten, bei keinem mit gefärbten Haaren, bei keinem mit besonders großen Brüsten würden die Leute auf die Idee kommen, die Leute zu fragen, wie ist das eigentlich? Genau. Darf ich sie mal fragen? Also warum dann da? Ja. Gibt es auch so vielleicht eher von Jugendlichen oder jüngeren männlichen Erwachsenen auch richtig blöde Sprüche, verletzende Sprüche? Vor denen habe ich auch richtig Schiss. Vor so kleinen Gruppen halbstarker. Mhm. Hast du schon schlechte Erfahrungen gemacht? Ich war ungern durch und vorbei und hab immer Schiss vor blöden Sprüchen, weil die sich noch irgendwie beweisen wollen voreinander. Und kannst du dich erinnern, was der verletzendste Spruch war? Nee. Aber die Angst ist da und die schlechten Erfahrungen hast du gemacht. Ja, auf jeden Fall, in der Schule, klar. Alina, die Größe, das ist nun mal, das ist deine Persönlichkeit. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das andere, da muss was geschehen. Ja. Da muss was geschehen. Du machst dich Habe ich auch vor. Kaputt und krank. Ja gut, du hast es vor. Hast du es denn schon mal angegangen? Bist du ja, schon mal? Ja, ich war schon einmal in der Klinik für Essstörungen. Mhm. Ich bin auch in Therapie seit vielen Jahren, um die Ursachen zu ergründen. Und gehe auch noch mal demnächst in so eine, ja, eine Art Reha. Weißt du so die Richtung, woher die Ursachen rühren? Ja, das sind natürlich, wie bei den meisten solcher Geschichten, so familiäre Sachen. Mhm. Und was ich kann mir auch vorstellen, dass es teilweise auch sogar mit der Größe zu tun hat, dass die da so mit reinspielt. Kann sein, ja. Ja. Mhm. Also, was ist dein Ziel? Du hast 150 Kilo. Wohin möchtest du? Ich habe gedacht, unter 100 wäre schon schön. Wäre gut, fände ich auch. Das wäre schon cool, ja. Also wenn du jetzt so, sagen wir mal, satte 95 auf die Waage bringst, bist du eine tolle, starke Frau. Ja. Das muss geschafft werden. Du bist 27 Jahre alt. Das muss in der nächsten Zeit, abgesehen davon, ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht auch, du hast es gerade ja sogar auch gesagt, dass es immer Zeiten gibt, wo du dir selbst auch nicht gefällst. Ja, ja, natürlich. Abgesehen von den ästhetischen Kriterien. Ja, gesundheitlich, absolut. Absolut, ja. Absolut. Ja. Was studierst du? Soziale Arbeit. Ah, sehr gut. Ja. Liebe Alina, es hat mich sehr gefreut, mit dir sprechen zu können. In solchen Momenten bedauere ich immer sehr, dass ich meine Gäste nicht sehe. Ja. Was gäbe ich darum, wenn du vor mir sitzen würdest? Dann hätten wir noch mehr zu erzählen. Ja. Was hast du für eine Frisur? Ganz lange Haare habe ich. Ah. Ganz, ganz langweilig. Welche Farbe? Dunkelbraun. Dunkle, lange Haare. Lieber Alina, ich wünsche dir von Herzen, dass du das schaffst, dass du aus dieser Essstörung rauskommst. Danke. Das ist ein langer, übler Weg. Das weiß ich ja selbst. Mhm. Aber man kann das schaffen. Okay. Du bist in psychologischer Betreuung. Genau. Das heißt, ich muss dir oder darf dir kein Gespräch mit meinem Psychologen. Nein, das ist nicht notwendig. Du bist danke. In guten Händen. Sehr gut. Ja. Alina, ich drücke dir die Daumen. Alles Gute. Toi, toi, toi. Okay, danke schön. Tschüss. Maria. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt XXL. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die wie Alina selbst XXL sind oder die besonders auf XXL stehen. Das müssen ja nicht unbedingt sehr große oder sehr dicke Menschen sein. Man kann ja auch in anderer Art und Weise auf XXL stehen, auf fette Autos, auf fetten Schmuck, auf ein fettes Konto und so weiter. Protzt ihr gerne, zeigt ihr gerne, was ihr habt. Habt ihr vielleicht viel und zeigt das auch und findet das sogar cool, letztendlich den Larry raushängen zu lassen und den Leuten zu zeigen, ich hab's geschafft. 0800 220 5050 oder mailt uns zu domian@wdr.de. Gabi, 44. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Domian. Freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich dich mal an der Strippe habe nach 20 Jahren, die ich deine Sendung höre. Du bist 20 Jahre auch dabei schon? Ja, absolut. Das ist ja toll. Ja, da freue ich mich. Hätten wir alle damals nicht gedacht, dass das so lange, dieses Format so lange besteht im Radio und Fernsehen. Nee, ich bin auch traurig, dass es bald vorbei ist und deswegen ist das jetzt eine gute Gelegenheit, mal mit dir zu sprechen. Super, und gleich zu einem eher ungewöhnlichen Thema, XXL. Ja. Warum hast du dazu angerufen? Ich rufe dazu an, weil ich selber XXL bin, das heißt, ich bin übergewichtig. Mhm. Und des Weiteren stehe ich auch auf dicke Männer. Ah, in doppelter Hinsicht also. Du bist, kurz mal bitte deine Maße, Größe. Also ich bin, also das von meiner Vorgängerin kann ich toppen. Ich bin 1,70 und wiege zurzeit so circa 140 Kilo. Ja, das ist dann schon getoppt, würde ich sagen. Ist schon ordentlich, ja. Ja, ist schon ordentlich. Und du stehst aber auch auf dicke Männer. Ja. Wie sollten die so sein wie du ungefähr? Nee, wie die jetzt genau sein sollten, kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich finde es halt einfach schöner, wenn was dran ist an einem Mann und besonders anziehend finde ich Männer mit dicken Bäuchen. Och. Ja. Guck mal, die meisten Männer, die einen dicken Bauch haben, die ärgern sich darüber und die ganz eitlen lassen ihn sich wegsaugen und du sagst aber, nein, dicke Bäuche finde ich. Also ich finde, ich habe das schon mal beschrieben, das hört sich vielleicht ein bisschen spleenig an, aber es ist tatsächlich so, wenn jetzt so der Sommer beginnt und die Männer so luftige, leichte Hemden anhaben und haben jetzt oben das Ganze so ein bisschen aufgeknöpft und sitzen jetzt irgendwo in so einem Straßencafé zum Beispiel. Ja, ich habe auch aufgeknöpft hier oben. Ja, genau. Ja. Und wenn der Mann jetzt einen Bauch hat, sage ich mal, der auch ein bisschen runder ist, also nicht nur so einen leichten Ansatz, sondern einen richtigen Bauch. Also soll richtig raushängen. Ja, was heißt hängen? Also der darf schon fest sein, also muss jetzt nicht... Okay, ja. Und wenn dieses Hemd dann so aufgeknöpft ist, sieht man im Sitzen durch diesen offenen Hemdschlitz den Ansatz von dieser Rundung, die der Bauch macht. Und dann wirst du ganz rattig und rollig. Da werde ich total wuschig. Das ist also, es gibt nichts, was mich mehr antörnt, als wirklich dieses kleine Detail an einem Mann mit Bauch. Gibt es eine Grenze nach oben? Du bist 140. Wenn ein Mann jetzt 160, 170 auf die Waage legt, ging das auch noch? Ja, natürlich. Ja. Ich habe also auch einen Partner, der 160 Kilo wiegt, bei einer Größe von 1,82. Also das ist auch schon ganz gut. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie... Entschuldige bitte, wenn ich das so sage. Nun stelle ich mir das gerade sehr komisch vor, wenn ihr beiden nackig im Bett liegt. Erstmal, der Anblick ist ein Traum. Ja. Und wie kopuliert ihr dann? Kommt ihr dann überhaupt zueinander vor lauter Speck und... Ja, also sagen wir mal so, es gibt dann natürlich bestimmte Stellungen, die sind die, etwas schwierig. Ja, das glaub ich. Zumindest wenn die Körperteile des Mannes nicht auch XXL sind in extremer Form. Genau, und oftmals haben dicke Männer kleine Penisse. Nein. Okay, also das du bist die Fahrfrau. Dementieren. Da muss ich dir erzählen, ich hatte mal einen Freund vor etlichen Jahren, der war noch korpulenter, der war fast 200 Kilo schwer bei 2 Metern und der war sehr gut ausgestattet. Das war schon. Mir hat mal ein Urologe erzählt, dass jede Zentimeter Fettschicht so und so viel Millimeter die Peniswurzel in den Bauch zieht. Das heißt, wenn diese Männer abspecken würden, hätten die dann wahrscheinlich einen noch viel größeren Penis, als du ihn gesehen hast. Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also der war auf jeden Fall völlig ausreichend und eigentlich schon zu viel. Ja. Aber ja, wie gesagt, es gibt natürlich Stellungen, die sind schwierig. Also in der Missionarstellung, das kann man machen, nur gleichzeitig küssen wird dann halt problematisch. Was ist denn eure Lieblingsstellung? Ja, da gibt es also so auf der Seite liegend oder von hinten. Das ist also immer ganz... Genau, das geht. Ja, geht immer wunderbar. Da muss er den Bauch auf deinen Rücken legen. Irgendwie, ja. Ja, quasi, genau. Oder im Knien. Oder es gibt ja auch bestimmte Möbelstücke, wo man sich frappieren kann. Also das ist jetzt... Da muss man halt ein bisschen erfinderisch sein. Ist der Sex dann nicht doch ein bisschen anstrengend? Braucht der Kraft? Ja, natürlich ist er anstrengend, aber macht trotzdem Spaß und wir haben also auch ein ganz normales Sexualleben. Also es ist ja nicht so, dass wir keinen Bock haben und nur noch in der Ecke liegen und Interessant ist es ja bei euch. Ich gehe davon aus, dass er denn auch auf dicke Frauen steht. Nee, eigentlich nicht. Ach so. Das habe ich gerade schon erklärt. Wir haben uns kennengelernt über eine Plattform für dicke Menschen, rubensfan.de. Hm. Und er hatte sich da angemeldet, also ich muss jetzt dazu sagen, wir waren beide nicht immer dick, sondern haben extrem zugenommen in den letzten Jahren, als wir uns auch noch nicht kannten. Und er hat sich da angemeldet halt, weil er gesagt hat, ja, ich bin ein dicker Mann, vielleicht findet sich da eine Frau, die das nicht stört. Mhm. Und als wir uns dann das erste Mal geschrieben haben, hat er mich dann gefragt, weil in meinem Profil stand, da wog ich noch 148 Kilo, also war noch ein bisschen mehr. Rank und schlank sozusagen? Nee. Und naja, ist schon klar. Dann sagte er dann, 148 Kilo, das wäre ja bei der Ausstrahlung und den Fotos nicht im Ansatz zu erahnen, weil mir sieht man es jetzt unbedingt im Gesicht nicht an, muss ich sagen, dass es so viel ist. Und dann, das fand ich dann schon ein bisschen, so habe ich gedacht, na, der traut sich ja was, ne? Der wird sich dann schon umgucken, wenn er mich sieht. Und aber das war jetzt nicht das Problem. Er hat gesagt, also das hat sofort gefunkt und... Wobei du ja im Vorteil bist, weil du auch noch richtig... mit Leidenschaft das Dicke magst, ne? Das ist ja ein sexuelles Reizmuster für dich. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, ich finde das jetzt irgendwie nicht toll. Also er mag mich auch so, wie ich bin und die Anziehungskraft ist also beidseitig da. Wir hatten uns halt nur drüber unterhalten und hat gesagt, also eigentlich, er hatte noch nie eine dicke Freundin und das war jetzt auch keine Vorliebe von ihm. Es gibt ja, wie die Vorrednerin auch gerade schon sagte, dann so auch Männer, die diesen Fetisch haben, unbedingt eine sehr dicke Frau zu haben. Das habe ich also auch, sowas begegnet einem natürlich auch im Laufe seines Lebens, aber das war bei ihm nicht so. Er findet mich aber trotzdem toll und anziehend und ja. Wenn ihr beiden kräftigen Gestalten durch die Straßen geht, wie reagieren die Leute? Ja, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich da gar nicht so drauf achte. Also das ist gut. Ich habe mir irgendwann mal, ich bin jetzt auch keine, ich sag mal, schönreden kann man es nicht. Es ist bestimmt irgendwo gesundheitsbelastend. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich unglücklich darüber bin. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, das bin ich. Und es ist auch nicht so, dass ich mich nicht schön finde oder mich irgendwie schäme für meinen Körper. Und ja, was soll ich mich jetzt zu Hause verschanzen und nicht vor die Tür gehen? Und ob die Leute gucken oder nicht, finde ich gar nicht schlimm. Mhm. Also ich gucke ja auch hin, wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwas Außergewöhnliches sehe. Ich wie vielleicht einen außergewöhnlich großen Menschen, kleinen Menschen, dünnen Menschen. Das finde ich gar nicht schlimm. Schlimm finde ich natürlich, wenn man einen Gast und einen blöden Spruch hören muss. Aber das ist mir wirklich selten passiert, weil ich glaube, dass ich da auch genügend Selbstbewusstsein habe, dass ich nicht so wirke. Und auch zurückkontern könntest, wenn genau, es dann wäre. Genau, also ich verstecke mich da nicht und Alina, lasse das nicht zu, dass das meine Lebensqualität jetzt irgendwie beeinträchtigt. Ne? Gabi, du hast gerade gesagt, dass du vor einigen Jahren und dein Partner auch, dass ihr und du nicht zu dick warst. Nein. Wo warst du vor 20 Jahren? Du bist jetzt 44. Ja, vor 20 Jahren war ich noch extrem schlank. Extrem schlank? Ja, also ich habe schon gesagt... Wie viel hast du gewogen? Ich habe, ja, so, keine Ahnung, 60 Kilo. Ach, das ist verrückt. Wie kommt als Kind, das? Also ich bin ein Frühchen, muss man sagen. Das sieht man heute nicht mehr. Ich war ein Frühchen und war als Kind extrem untergewichtig. Meine Eltern haben mich zur Kur geschickt, damit ich zunehme. Ich habe also Nahrung verweigert. Ich sag jetzt mal, meine Mutter hat mir ein Brot geschmiert. Das habe ich irgendwie hinterm Schrank versteckt. Ich mochte nicht viel essen. Habe auch gar kein Fleisch gegessen als Kind, so irgendwie bis ich 10 war. Und war eigentlich immer sehr dünn. Und dann haben sich meine Eltern irgendwann getrennt. Und ich kann ziemlich genau sagen, dass es da angefangen ist, dass ich auch mich dann eingeschlossen habe nach der Schule mit einem Buch und mit Süßigkeiten. Also ich esse extrem gerne Süßigkeiten dann. Gut, aber wenn du mit 22 noch so dünn warst, dann... Ja, das hat sich dann irgendwann erst zu Buche geschlagen, sage ich jetzt mal so, ja... Mitte, Ende 20 fing das an. Hast du eine Erklärung jetzt im Älterwerden als erwachsene Frau, warum du so viel isst? Ja, also das ist eindeutig auch so, dass es psychogene Ursachen hat, aufgrund meiner Lebensgeschichte. Ich kompensiere da halt auch, wobei ich sagen muss, ich war in Therapie und das ist jetzt auch rückläufig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Diäten mache, aber ich versuche mich halt zu bewegen. Ich gehe regelmäßig schwimmen, 2-3 Mal die Woche. Und habe also diesen Suchtdruck, den ich vorher hatte, also wirklich mit Essen, ich habe dann abends immer eine Tüte Chips und eine Tafel Schokolade, den habe ich jetzt nicht mehr so. Also das heißt, man kann eigentlich auch sagen, dass da eine Essstörung zugrunde liegt. Ja. Kann man definitiv so sagen. Genau, ja. Du hast es gerade auch so ausgedrückt, es hat natürlich immer einen sehr ernsten gesundheitlichen Aspekt, dass man das reduzieren sollte. Ja. Auch wenn man sich damit arrangiert hat oder sich schön findet, aber man sollte schon runtergehen. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich würde jetzt nicht abnehmen wollen, um jetzt irgendeiner Norm zu entsprechen oder damit andere mich schön finden. Aber der gesundheitliche Aspekt ist natürlich da, wobei ich auch sagen muss, ich habe festgestellt, das ist so meine ganz persönliche Erfahrung, wer so dick ist wie ich, der ist nicht einfach dick, weil er nur gerne isst oder gefräßig ist. In den allermeisten Fällen steckt da eine psychische Ursache hinter. Und nur durch Disziplin und Diät wird man das nicht in den Griff bekommen. Also man muss sich schon mit sich auseinandersetzen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, ja. Und hast du denn sonst auch körperliche Beschwerden schon, Gelenke? Nee, also Gott sei Dank nicht. Es ist natürlich klar, wenn ich jetzt eine Treppe hochgehe, ist das beschwerlicher, als wenn ich jetzt 50 Kilo weniger wiege. Aber dadurch, dass ich ein aktiver Mensch bin, geht das alles noch. Also ich habe jetzt keine Knochenschmerzen oder sowas, ne? Jetzt, das heißt, du hast auch dir ein Ziel gesetzt, wohin du möchtest. Ja, also schön, ich würde sagen, wenn ich so auf 100 Kilo mal wieder käme, das wäre mein absolutes Traumgewicht. Da bist du noch bescheidener als Alina. Da waren wir bei 95,90 gerade. So. Ja, nee, das muss nicht sein. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht so Traum, dass ich schlank werde. Es könnte etwas weniger sein, weil die Beweglichkeit etwas besser ist und das natürlich leichter ist, sage ich jetzt und mal. Und du hast manchmal keine Sehnsucht, wenn du so alte Bilder anguckst von vor 20 Jahren, dass du denkst, ach, wäre ich doch nochmal so? Nein, überhaupt nicht. Da finde ich mich überhaupt ganz hässlich, weil... das hört sich jetzt wirklich, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mir das vormache. Mhm. Auch Menschen, die mich jetzt nur so kennen und mich dann auf Bildern sehen, sagen, du siehst jetzt besser aus, so blöd, wie sich das anhört. Mhm. Weil ich habe letztens noch ein Foto gefunden, da bin ich so 15, 16, das habe ich Freunden vorgelegt, die haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich habe ein extrem eingefallenes Gesicht dann, wenn ich so viel wiege, wie auf diesem Foto, also diese 60 Kilo und... Ja, das ist einfach nicht schön, ne? Also im Grunde genommen fühlst du dich gar nicht so unwohl. Nein. Möchtest aber doch ein bisschen runtergehen wegen... Ja, der Gesundheit zuliebe. Der Gesundheit zuliebe und die Vernunft sagt so. Genau. Ja. Ja, aber wie gesagt, nicht mit der Brechstange. Also ich habe die Feststellung gemacht, dass wenn man sich annimmt, wie man ist und dann richtig Bock hat, auch gesund zu bleiben, dann kommt das eigentlich von alleine, ja, dass man seine Ernährung irgendwie verändert, sich mehr bewegt. Und du hast den Vorteil, dass dein Mann dich auch noch mögen wird, wenn du dünner wirst. Genau, ne? Ja. Das ist übrigens auch so, das wollte ich noch sagen, auch wenn ich auf dicke Männer stehe, ich hatte auch schon ganz schlanke Partner, also davon mache ich jetzt nicht abhängig, aber es ist eben einfach... Wollt ihr das denn vielleicht zusammen versuchen, dein Mann und du, ein bisschen runter? Ja, das machen wir auch gerade. Also, wir haben uns gerade... ein bisschen weniger Sahnesoße und so. Ja, genau. Wir haben uns, also Sahnesoße finde ich jetzt eklig. Also ich bin, wie gesagt, mehr so der Süßigkeiten-Typ. Und weniger Tochter. Ja. Und wir haben uns jetzt gerade auch eine Jahreskarte fürs Schwimmbad geholt für die Sehr Sommersaison gut. Und machen das regelmäßig. Einfach ja. Ja, ein bisschen was tun. Dann drücke ich dir und euch auch die Daumen, Gabi. Ja, ich danke dir. Ich freue mich, dass du angerufen hast und wünsche dir und deinem Partner alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht ist XXL und ich möchte jetzt herzlich begrüßen den Udo. Der ist 77. Guten Morgen, Udo. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, einen wunderschönen. Ja, auf XXL bezieht sich das bei mir auf Autos. Auf Autos? Ja, ich habe und Wohnwagen. Ich habe mal 1974 habe ich mir mal gesagt, dein 5,40 Meter Wohnwagen, den tust jetzt mal an die Seite und kaufst dir was Größeres. Und bis zu der Zeit bin ich immer mit dem ID19 oder ID21 durch die Gegend. Vielleicht sagt er das was, nee. Diese Automarken, diese französischen Citroën. Ja. Durch die Gegend gefahren mit dem Wohnwagen, aber das hat er dann nicht mehr geschafft, diesen großen Wohnwagen. Der Wohnwagen war schon auch 5,40 Meter lang. Ja, der war dann knappe 8 Meter, 7,60 Meter war der Aufbaulänge. Ja. Und der Plus Deichsel war dann noch eine extra lange Deichsel, war da über 10 Meter lang. Und das hat der ID, hat das dann nicht mehr geschafft. Wollte ich mit meiner Ex tauschen, die hatte einen CX, der sagte vielleicht auch ein Citroën? Citroën, ja. Großer Citroën. Und da hat er auch mitgemacht, was er wollte. Ja, und dann dachte ich, dann kauft ihr einen Mercedes, der schafft das dann schon. Ja. Und der Mercedes, der mir da so ins Auge gefallen ist, der stand in Riemke an der Kirche und so von Weitem gesehen, dachte ich, das ist das Auto. Und er hingefahren und habe ich gesehen, dass der hinten irgendwie einen Schaden hatte. Da ist ihm wohl hinten einer draufgefallen und hatte über dem Rathaus hat er so Wallen gehabt. Mhm. Aber direkt daneben stand ein Pontiac GTO Cabriolet. Wow. Ja, und auf dem mit 6,6 Liter Maschine, 263 PS. Und der ist mir dann so richtig ins Auge gefallen. Da hätte mein Herz auch höher geschlagen. Ja, mir hat es auch wege. Tut mir jetzt noch weh, dass ich den weggegeben habe. Ne? Also den hast du denn gekauft? Den habe ich dann gekauft. Für wie viel? Was hat der gekostet? Ich glaube, ich habe damals 8.000 Mark dafür gekauft. Oh ja, das ist ja auch noch... Ich habe richtig gekugelt mit ihm. Der wollte 14, 15 wollte der haben. Und ich war viel unterwegs auf Baustellen. Ich habe erdverlegt einen Rollladungsbau gemacht als... Heute sagt man Scheinselbstständiger, ne? Aber da ist ja sowieso alles verjährt. So, und das schicke Auto hat dann den riesen Wohnwagen gut ziehen können. Der hat ihn gezogen, ja, wunderbar. Mhm. Mit dem wie war die Qualität dieses Autos? Das Auto war wunderbar. Das ist gelaufen bis, ich habe da dann kam der Golfkrieg und da hieß es ja sparen, sparen, sparen. Mhm. Und dann bin ich umgestiegen auf Oldsmobile Diesel. Ja, und das hätte ich nicht machen sollen, weil das war nämlich wirklich kein guter Motor. Diesel, auf was für ein Auto bist du umgestiegen? Oldsmobile. Oldsmobile? Ja, das ist wie der Chevrolet Capri, dieser Kombi, so in der Art. Da habe ich jetzt keinen vor Augen. Ah, ja, ja. Das ist anders für dich, ist so wie der Caprice, dieser Kombi, ja, nur ein bisschen voluminöser mit Zierleisten rundherum und was weiß ich. Also, ihr Lieben, die ihr keine Ahnung, keinen Bock auf Autos habt, hier reden gerade zwei Verrückte über Autos. Wir reden gerade über Amischlitten und richtig dicke Autos. Aber das heißt, Udo, dass du auch Spaß hast, an diesen fetten Karren. Ja, hatte ich. Und dann war dieser Oldsmobile, der war dann platt, Motor kaputt. Mhm. Und dann dachte ich so, jetzt kaufst du dir dann gleich ein richtiges Auto. Dann habe ich mir ein Cadillac gekauft. Mhm. Cadillac Eldorado Cabrio. Ich bin nur hauptsächlich, der Oldsmobile war kein Cabrio, das war ein Coupé, so ein Kombi. Ne? Und dann kam dann dieser Cadillac Cabrio. Ich merke, du in dir... Euer 71. Ne? Toll. 8,2 Liter und so um die 300 PS sowas, ne? Nach Wiedenbrück gefahren. Ach nee, den habe ich irgendwo in Kassel, habe ich da eine Anhängerkupplung dran machen lassen und bin dann damit durch die Gegend gefahren. Wie viel hat das Ding gefressen? Das war mit dem... mit dem Wohnwagen dran war das 30 Liter. Boah. Der hat er gebraucht. Und dann kam dann, im Sommer kam dann auf den Wohnwagen, kam dann noch eine 5 Meter, 5 Jolle obendrauf, eine Segeljolle. Ne? Wahnsinn. Jetzt pass mal, Udo, jetzt sehe ich dich als schmucken jungen oder mittelalterlichen Mann mit so fetten Autos rumfahren. Dir müssen doch die Mädels zu Füßen gelegen haben, oder? Nee, die Mädels, die haben ja zu Füßen gelegen, will ich nicht direkt sagen. Ich bin ein sehr guter Tänzer gewesen. Ja. Und meine Baustellen bedingt war ich ja immer unterwegs, ohne Ende. Ja. Ja. Und ich kann dir von, was weiß ich, von Ingolstadt bis nach Neumünster, kann ich dir sämtliche Tanzlokale aufzählen. Und wahrscheinlich in jeder Stadt hattest du eine Braut. Ja, mindestens eine. Und die möchte ich auch in diesem Zuge, möchte ich die auch alle noch herzlich von mir grüßen. Natürlich, das gestatten wir jetzt mal. Es gibt keine irgendwelche Diskrepanzen, hat es nie gegeben, die waren alle sehr lieb zu mir, ich war auch lieb zu ihnen. Das heißt, du in der Zeit warst du nicht verheiratet? Doch, ich war... Das will ich gar nicht hören. Das ist alles für sich gar kein Problem, weil das war, die Ex, der war sowieso nicht alles gut, nichts gut, was ich gemacht habe, ja, und die hat mich sozusagen, also ich konnte ihr, irgendwas Positives konnte ich ihr nicht bringen, weil das Positive musste ich mir woanders holen. Wie viele Frauen hat der Gigolo Udo flachgelegt in all den Jahren? Ja, erzählen. Es war also, schon sehr, sehr, sehr viele. Ich will eine Zahl hören. Ja, also, so um die 500. Oh ja. Ja, ja, und das war. Udo hat das Leben genossen, ne? Kann man sagen. Ich habe es genossen. Ja. Sag und mal. Ich habe es auch so genossen, ja, dass ich mit meiner Selbstständigkeit habe ich mir mit 55 habe ich mir gesagt, so jetzt hast du genug, du bist satt, du hast dein Häuschen, du hast deine Yacht, du kannst dir ein neues Auto kaufen, du kannst sogar noch mal heiraten und noch mal Kinder in die Welt setzen. Und so kam es auch. Und so kam es auch. Und so sitze ich jetzt hier und bin seit 20 Jahren oder 22 Super. Jahren tue ich schon nichts mehr. Ja gut, ich habe immer was zu basteln und so weiter. Aber du hast jetzt eine feste Beziehung, bist mit deiner Frau zusammen? Ja, ich bin schon 17 Jahre oder 20 Jahre jetzt bald verheiratet. Mein Sohn wird jetzt 19. Wollte ich sagen, die Kinder oder der Sohn ist auch aus dem Gröbsten raus. Ja, der bereitet sich aufs Abitur vor jetzt, ne? 18 wird er. Wenn man das ganze Leben lang so, wir kommen nochmal auf die Autos zurück, autoverrückt gewesen ist, fährst du heute auch noch Auto? Ja, sicher fahre ich auch. Was hast du heute von Auto? Es ist also, das hat sich geändert mit dem Golfkrieg oder mit dem amerikanischen Verhalten, hat sich das geändert und mit der Steuererhöhung. Was war das? 87, ne, wie diese 8,2 Liter dann richtig hoch versteuert wurden. Da hab ich gesagt, da sehe ich nicht mehr ein. Da hatte ich aber, zu der Zeit hatte ich noch 4 Cadillacs in der Garage stehen. Du hattest 4 Cadillacs? Ja, die habe ich, die sind dann vor sich hingerostet, ne? Sag mir, was du heute fährst. Heute fahre ich einen Golf. Und den fahre ich schon seit 16 Jahren. Habe ich neu gekauft. Aber 2000. Udo, nichts gegen Golf und ich will keinem Golf Eigentümer jetzt zu nahe treten. Aber wenn man so ein schillerndes Autoleben hinter sich hat, ist das nicht todlangweilig, in einem Golf zu fahren? Nee, für mich war dieses schillernde Auto, ja, das hat mich an und für sich gar nicht gejuckt. Ich habe das einfach gefahren. Ja, aber du hast doch Spaß gehabt am Fahren. Das ist doch ein geiles Gefühl, mit so einem Ding zu fahren. Das einzige Erhebende war dann mal, wenn neben mir einer stand mit so einem BMW, so einem aufgemotzten, der an der Ampel, ja, und der hat dann habe ich umgeschaltet von, der lief auf Gas, ja, habe ich umgeschaltet auf Benzin und dann sind bald die Kolben aus der Motorhaube rausgeflogen und ich habe sie überholt. Ne? Das einzige, wo ich keine Schnitte hatte, war Porsche. Der sonst 600er Mercedes und so weiter, da, die konnten mir alle, das aber nur dann, wenn man nicht gereizt hat. Dann habe ich das auch mal gemacht. Aber sonst hat mich das überhaupt nicht Aber gefällt. Du hast dann einige Autos umgebaut auf Autogas. Das ist ja schon mal sehr löblich und sehr umweltfreundlich. Ja, das war nur bei dem Pontiac. Die Cadillac, das hat sich dann nachher nicht rentiert, weil wenn du Gas fährst und willst dann mal ab und zu mal Gas geben auch, ja, dann musst du den so hoch einstellen, Propangas, dann verbraucht er so viel Propan, dann kannst du auch Benzin fahren. Stimmt, das habe ich auch schon gehört. Von vorhin. Ja, wenn du stimmt. sparsam fährst und immer nur so die Höchstgeschwindigkeit bei 100, 120 und so weiter und das Gas nie tritt richtig, dann kann man damit richtig sparen. Cadillac, Cabrio, ich hab da 1000 Bilder gerade vor Augen. Gab es auch in diesen Autos Sex mit Frauen? Bitte? Gab es in den Autos auch Sex mit Frauen? Das war ne, ganz selten. Selten. Ganz selten, weil ich hatte ja den Wohnwagen irgendwo stehen. Ja, das war aber nur so, das war aber immer so eine komische Sache, wenn man dann, ich bin ein sehr guter Tänzer gewesen. Ja, sagtest du schon. Ich habe immer zur Erinnerung an den Frauen, vielleicht hören da welche zu, ich habe immer Pfeife geraucht, ja, ich war der Pfeifenraucher. Der gut tanzende Pfeifenraucher. Sehr gut tanzen konnte. Natürlich. Ja. Und da werden sich bestimmt einige daran erinnern. Bestimmt. Und aber es hat immer Probleme gegeben, die in das Auto reinzubekommen. Warum? Ja, aber wer fährt denn so ein Auto? Ja, aber die waren doch eigentlich stolz da. Das kann doch nur ein Zuhälter gewesen sein. Ach so, sein, da muss man das nicht. Ich konnte nicht erzählen, ja. Das war sowieso nicht meine Art. Ich habe mit den Frauen getanzt. Ich habe sehr, sehr wenig erzählt. Mhm. Ja. Und beim Tanzen kommt man sich ja sowieso näher. Ja, durch das sich anfassen und der Körperkontakt und so weiter. Und dann ist sowieso schon alles, da braucht man gar keinen großen Vortrag zu machen. So, jetzt 17 Jahre mit deiner jetzigen zusammen. Ja. Warst du, jetzt unter uns beiden Betschwestern, warst du die letzten 17 Jahre treu? Ja, du wirst lachen. Man ist ja immer dieses Reden, wer einmal fremd geht und so weiter. Ja. Da gehören immer zu dem Fremdgehen, gehören immer zwei zu. Du kannst mir glauben, ich war in diesen 17 Jahren, nee, das sind ja schon 18, 19 Jahre schon, 19 Jahre, bin ich nicht einmal alleine ausgegangen. Ich glaub's dir. Na? Ich glaub's dir, ich habe auch gar nicht das, ich habe auch gar nicht das Bedürfnis. Mhm. Und früher hat man hat mich direkt, das war so, ich bin abends um sonntagsabends bin ich schon zur Baustelle gefahren, weil ich unter irgendeinem Vorwand, weil ich es nicht mehr zu Hause ausgehalten. Ah, ich verstehe, natürlich. Und das war jetzt nicht irgendwie, war eine Akademikerin, die hatte leitende Position und das, was ich gemacht habe, das war ihr nicht gut genug, obwohl ich als Scheinselbstständiger mehr Geld rangeholt hast mehr, als sie. Mehr verdient hat wie sie. Und sie hatte, das war in der Scheidung, war das 92, hatte sie ein Gehalt von 6.500 Mark. Ja, und das ist ja schon richtiges Geld. Ne? Ja, allerdings. Ja, und aber das, was ich gemacht habe, sie hat sich sogar so von anderen Leuten, hatte sich so belabern lassen, dass die denen erzählt habe, dass das, was ich mache, verboten ist. Aber Udo, es hat sich alles gut gefügt, du hast gut gelebt, du hast eine tolle Beziehung, hast noch einen Sohn bekommen. Es war ja sowieso, dass sie mir gesagt hat, dass sie das nicht so nicht mehr mitmachen will, da hat sie mir nur einen Gefallen getan. Ja. Weil ich hatte so viel Verantwortungsbewusstsein, dass ich habe gesagt, ja, bis der Tod uns scheidet und wie das ja so war, an der Kirche und Standesamt und so weiter, ich hätte nie fertig gebracht zu sagen, ich will dich nicht mehr. Also, sie hat mir nur einen Gefallen getan. Lieber Udo, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und uns von dir und deinem Leben erzählt hast. Ja. Wünsche dir weiterhin alles Gute und genieße das Leben. Ich werde dich noch öfters anrufen, so. Weil ich habe noch wesentlich, das kann man sich vorstellen, glaube ich, dass du noch viel ohne Ende, also, was ich für Erlebnisse hatte. Ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal miteinander reden werden. Ja. Danke und alles Gute, Udo. Ja, auch allen Zuhörern schönen Abend und dir auch. Ne? Und wir grüßen nochmal die Frau, ne? Ja, grüß sie mir. Ja, tschüss. Tschüss. Bei der so tanzen konnte, mit dem er Pfeife geraucht hat. 1.37 Uhr. Und hier ist die Marina, nicht Martina, Marina, 53, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Richtig, Marina wird oft verwechselt mit Martina. So sagt es gerade, genau. Ja, aber aus den 60er Jahren das Lied, Marina, Marina. Kenne ich auch noch. Genau. So. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Zum Thema XXL meldet sich Marina. Warum? Richtig. Ja, Marina wird in der Nachbarschaft als die sogenannte Baufrau. Das heißt, ich habe in meinem Leben schon das fünfte Haus und eine Eigentumswohnung selbst gebaut. Ach. Selbst gebaut heißt nicht, dass ich die Häuser selber von Mauerstein gebaut habe auf dem Grundstück, sondern ich kaufe alte Häuser auf als Bauhäuser und saniere die selber. Komplett. Das heißt, also die Baufrau macht Fliesen legen, Wände einreißen, Wände wieder aufbauen. Ach so, das machst du, mit eigener Hand machst du das? Ja. Ich dachte, du würdest es organisieren, dass das dann alles so... Nein, alles komplett selbst. Ja. Dann frage ich mal andersrum, was kannst du denn nicht? Ja, also was ich auch nicht darf, das sind eben halt die Elektroanschlüsse direkt an die Hauptleitung legen. Ja. Da rufe ich schon einen Elektriker an. Gasgeschichten vielleicht? Ja, genau, solche Sachen. Die, das verlege ich zwar, aber die Anschlüsse muss eben halt ein Fachmann machen, wenn man dafür auch die Abnahmebescheinigung braucht. 5 Häuser restauriert und ja. eine Eigentumswohnung auch hergerichtet, die ja. bedürftig war, die musste man machen. Richtig. Was hast du denn gelernt? Dadurch bin ich reich geworden. Da bist du reich geworden? Ja, du hast weil die ich das vermiete. Ne? In einem wohne ich selber drin, das ist das letzte Objekt. Mhm. Da bin ich jetzt, ich denke mal, ein Jahr, dann bin ich fertig. Gut, ich habe auch noch einen Ehemann, der hilft mit. Der kann auch ein bisschen was handwerklich. Aber die ganze Organisation, die ganze Planung, Architektur, Design mache ich. Aber du hast doch sicher ein paar Mitarbeiter, die dir zur Hand gehen. Nein. Du machst es ganz alleine? Dann machst du es ganz alleine, ja. Du kannst die Wände rausreißen und Schutt weg. Ja. Da musst du aber Muskeln haben. Ja, ich kann jedes Elektrogerät mittlerweile, ja. Das Problem ist mit diesem XXL, dass man so viel fachmännisches Wissen hat, dass man, wenn man irgendwo eingeladen ist, das automatisch abspult. Wenn irgendein Mann was erzählt, dann kommt man nämlich, man kann das nicht zurückhalten. Nee, den stellst du in die Ecke. Ja. Das glaube ich aber auch. Deswegen habe ich ein Problem, damit eben halt, sag ich mal, ja so, der engste Freundeskreis, der mich von klein auf kennt, okay, der akzeptiert und respektiert das. Der zieht auch den Hut davor, aber andere Leute rennen vor mir weg. Also ich ziehe den Hut auch davor. Was hast du denn gelernt? Also gelernt habe ich den Beruf der Erzieherin, in der arbeite ich mittlerweile auch. Also was ganz anders. Du hast keinen handwerklichen Beruf gelernt. Nein. Du kannst auch so Holz arbeiten zum Beispiel, Türrahmen, kannst du alles. Ja. Ja. Woher, wie kommt es, dass du das alles so kannst? Ja, das ist so gekommen. Ich bin ein 60er-Jahre-Kind aus Köln, in Köln geboren. Hm. Tochter einer stadtbekannten Kölner Prostituierten. Mhm. Und da rufen ja auch viele Leute bei dir an, da kennst du ja die Geschichten, da hat man eben halt keinen guten Lebensstart. Ne? Mhm. Mhm. So, und das so war das bei mir auch. Ich bin dann zu Pflegeeltern gekommen und ja, da war das immer so, jeder wusste, was meine Mutter so machte und dementsprechend lief so meine Kindheit ab. Mein Pflegevater war aber ein ganz ruhiger Lieber und der war Maurermeister. Mhm. Und während andere mit den Puppen spielten, habe ich bei ihm auf den Baustellen gesessen. Ah, und hast da was abgeguckt, schon wie er gearbeitet hat? Ja, da habe ich den Zement angerührt und Sand. Und hattest schon Spaß dran als junges Mädel? Ich hatte da schon Spaß dran, aber auf die Idee, meine Pflegeeltern waren auch sehr einfach gestrickt, sind die nie gekommen, dass ich vielleicht da auch beruflich was machen könnte. War vielleicht in der Zeit auch noch nicht so üblich für Mädels? Ja, das kann auch gut sein. Und dementsprechend habe ich damals den Erzieherberuf gelernt, der ja auch sehr kreativ ist. Da bist du aber jetzt auch noch drin, obwohl du gerade gesagt hast, du bist reich geworden durch diese Häuser. Ja, ich arbeite nur noch Teilzeit. Darf ich dich fragen, was reich bedeutet bei dir? Wenn ich das jetzt in, ja, die Immobilien, den Wert der Immobilien, ne? Die Bank schmeißt dir dann ja auch sowieso immer noch Geld zusätzlich hinterher, ob das willst oder nicht. Die Bank schmeißt dir Geld hinterher? Ja, wenn du, sag ich mal, immer deine Sachen gut bedienst und immer alles gut machst, dann kommt die Bank irgendwann, bist du denen ihr bester Kunde. Ja. Und dann, ja. Ne? Nehmen wir mal an, und damit ich mir so was vor Augen führen kann. Du kaufst eine heruntergekommene Immobilie. Wie viel hast du so bezahlt im Durchschnitt dafür? Ja, also was ich dann bezahlen will, ne, was ich dann verhandeln. Okay, also, sag mal von einem Haus ein Beispiel. 100.000, 200.000, 400.000? Ja, mehr als 200.000, je nachdem, welche Größenordnung, das zahle ich. Okay, nehmen wir mal 200.000, das Ding ist ziemlich abgerockt und dann legst du los. Wie lange arbeitest du an so einem abgerockten Haus? Ja, ich lege da also sehr viel Wert drauf, wie gesagt, auf Ausstattung und Design. Also 3-4 Jahre dauert das. Ach, 3-4 Jahre dauert das. Mhm. So, jetzt investierst du 3-4 Jahre Zeit, hast 200.000 ausgegeben. Mhm. Für wie viel verkaufst du das Haus dann? Ja, ich verkaufe das ja nicht, ich vermiete das. Ach, du vermietest die Häuser? Ja. Die sind alle in deinem Besitz und du vermietest die? Was, sagen wir von einem Haus... Ja, ich habe zum Beispiel einen sehr schönen Altbau in Bonn und ich habe nie Probleme zur Vermietung, weil... Wie viel Quadratmeter? Das hat über 200 Quadratmeter. Wie viel Miete nimmst du da? Ich nehme 8,11 Euro. 8,11 Euro, 200 Quadratmeter, okay, ja. Ja, aber immer vom Besten saniert. Vom Besten saniert? Ja. Also, wir werden auch immer auf dem neuesten Stand gehalten, weil ich immer sage, also ich möchte... nicht nur die Rendite da rausziehen, sondern ich sage auch immer, wenn ich selber was miete, möchte ich es auch ordentlich haben. Für mein Geld muss ich auch hart arbeiten. Das heißt, du könntest locker von den Häusern leben. Ja. Du müsstest gar nicht arbeiten gehen. Ja. Und wenn du die Häuser verkaufen würdest, wärst du wirklich Millionärin. Ja. Fette Millionärin. Ja. Wenn die in guter Lage sind, die Häuser, kriegst du. Ja, ich kaufe nur in guter Lage. Ja, gut, dann kriegst du ja 800.000 für so ein Haus oder noch mehr vielleicht. Ja. Kriegst du da. Ja. Das ist ja irre. Da kannst du aber stolz sein auf deine Lebensleistung, Marina. Das finde ich aber ganz toll. Ja, könnte ich, aber es ist so, dass ich immer wieder getrieben werde. Das heißt also, für mich hört das nicht auf, ne? Das ist irgendwie wie so eine Sucht, wie andere Leute vielleicht, die Frauen, die vorhin angerufen haben, dass die Essenssucht haben, habe ich, glaube ich, eine andere Kompensation über die Jahre entwickelt. Und das ist irgendwie dieses Produzieren, dieses Schaffen. Das heißt, du hast jetzt schon wieder ein neues Projekt im Visier? Also neues Haus nicht, weil ich ja hier noch einiges zu tun habe. Mhm. Aber es ist eben halt so, dass ich auch die anderen Häuser instand halte. Mhm. Und wenn einer auszieht, dann wird das immer dann auch wieder, sag ich mal, schön gemacht, ne? Neues, modernes Bad. Wenn das Bad jetzt schon ein paar Jahre älter ist, dann kommt auch wieder eine neue Designbadewanne oder sonst was rein. Ich bin völlig fasziniert, dass du das alles kannst. Ich glaube, von dir könnte man sehr guten Gewissens ein Haus kaufen. Das ist wahrscheinlich tipptopp in Ordnung. Ja, man hat mir schon viel Geld für die Häuser geboten. Was wäre denn, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt 53, ist ein gutes Alter, ich habe viel geleistet in meinem Leben, ich mache gar nichts mehr, ich genieße jetzt das Leben. Wie würdest du dich dann fühlen? Das habe ich ja mal gemacht nach 4 Jahren und dann habe ich mich total gelangweilt. Nach 4 Jahren aber erst? Mhm. Ja, naja, gut, ja, ist ich habe also den Beruf der Erzieher gelernt, Erzieherin, bin dann aus diesem Beruf ausgestiegen in den 80er Jahren, weil es zu viel für Erzieher gab. Und ich fühlte mich da auch zu damaliger Zeit nicht wohl in dem Beruf. Mhm. Bin dann also eben halt auch, dadurch ist das auch mitgekommen, in die Bausparkassenbranche eingestiegen. Und habe dann als Vertrieblerin, die sind ja alle selbstständig, die Bausparkassenleute, als Vertrieblerin und noch alleinerziehend und auch noch bauend und 2 Kinder, eben halt 12 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Okay, aber es gab mal 4 Jahre, wo du wirklich gar nichts gemacht hast? Mhm, ja. Das war so, wenn man als Frau so auf die 49, 50 zugeht, habe ich mir gedacht, so was kommt jetzt noch im Leben, Bausparkassen, das verändert sich ja alles, die ganze Finanzwelt, das hat mir nicht mehr gefallen und jetzt mache ich mal gar nichts. Aber natürlich, ich habe dann viel gebaut, gemacht, getan, aber es hat mich nicht ausgelastet. Ach so, du hast trotzdem noch gebaut? Ja, natürlich. Ja, ich meinte jetzt, ich dachte, du hättest überhaupt nichts gemacht. Doch, also gebaut hast du immer. Ja, ich kann nicht auf der Couch sitzen. Außer wenn ich dann nach Zementsäcken schleppen und so abends, ja klar. Dann, aber ich bin nicht so jemand, der dann zum Kaffee trinken zu Freundinnen geht oder sich stundenlang ins Café setzt. Oder Golf spielt. Ja, auch nicht, nein. Du bist verheiratet? Ja, in zweiter Ehe. In zweiter Ehe. Was macht dein Mann vom Beruf? Mein Mann ist Industriemeister in einem großen Chemieunternehmen. Was sagt der denn zu seiner verrückten Frau? Der findet das toll. Ja, der kennt dich auch nicht anders. Der kennt mich auch nicht anders. Ja, der schüttelt manchmal auch den Kopf, ja. Wie sind denn so deine Pläne? Du sagst, ich muss immer irgendetwas machen. Aber dennoch, was sind so deine Pläne für die nächsten 10 Jahre? Doch ein bisschen vielleicht runterfahren? Ich hoffe, dass ich das kann. Also, mein Sohn hat letztens was Lustiges gesagt. Mein Sohn hat gesagt, weil ich, man macht sich ja schon Gedanken darum. Und ich habe den Kindern gesagt, also eins müsst ihr mir versprechen, egal was kommt, aber bitte steckt mich nicht in so ein Pflegeheim. Da möchte ich nicht hin. Mhm. Und dann hat mein Sohn gesagt, also auf keinen Fall, das kriegen wir schon anders organisiert. Bei uns wäre eher so das Problem, dass wir da jemanden haben, der auf dich aufpassen muss, damit du nicht in den Garten gehst und irgendwas pflasterst. Aber damit du überhaupt nicht so schnell in die gesundheitliche Situation kommst, dass du in ein Pflegeheim musst, solltest du dich vielleicht ein bisschen schonen körperlich. Ja, also es gibt Phasen dessen, dass ich natürlich Urlaub mache. Es gibt Phasen dessen, dass ich mich auch in den Garten setze und das genieße, was ich da. Das wollte ich gerade fragen. Habe. Neben all dem, was du jetzt geschaffen hast, gibt es auch Genuss. Ja. Du bist keine verkniffene Arbeiterin, die ehrgeizzerfressen da ihre Sachen macht. So nicht, ne? Nein. Ich mache das schon mit großer Lebensfreude und Lebensspaß. Und Geh doch mal in den Süden, irgendwo nach Spanien, Italien und bau da was Schönes als Ferienhaus. Ja, aber ich glaube, das möchte ich mir eigentlich so wegen den Sprachen und so diese Auseinandersetzung doch nicht vorantun. Ja, gut, das ist natürlich schwierig. Aber also, ich kann mir vorstellen, wenn im Alter vielleicht an die Ostsee oder Nordsee zu gehen. Sehr schön, alles gut. Ja. Liebe Marina, tolle Geschichte, tolle Frau, Gratulation zu deinem Leben. Ich habe Respekt davor. Ja, wenn du mal einen Rat brauchst im Bauen, die Nummer hast du ja. Ruf ich dich an, genau. Genau. Marina, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke dir. Ciao. Auch. Tschüss. Und wir machen weiter mit Jenny. Jenny ist 38. Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen, Domian. Liebe Jenny, grüße dich. Du hast dich auch zu XXL gemeldet. Warum? Ja, weil ich XXL bin, also sehr extrem. Also ich toppe deine Frauen von vorher. Alina und Gabi. Genau. Ah. Ich habe ein Startgewicht gehabt, das war auch mein Höchstgewicht, von 197,5 bei knapp 1,65 Meter. Oh, da muss ich erstmal durchatmen. Ja. Das hast du aber im Moment nicht mehr. Nein, ich habe mein Leben jetzt geändert. Ich war vor knapp anderthalb Monaten bei einer Hypnose. Bei was? Bei einer Hypnose. Hypnose? Ja, genau. Und seitdem habe ich mein Leben drastisch geändert, weil ich war so verzweifelt und wusste einfach nicht mehr weiter. Und mein Lebenspartner, der hat sehr viel Geld dafür investiert, dass ich mich hypnotisieren lassen konnte. Gut, wir halten nochmal, wir sagen es nochmal, damit wir es uns klar vorstellen können. 1,65 Meter groß und 197 Kilo schwer. Ja, jetzt nicht mehr ganz, aber... Ein bisschen vorher, runtergegangen schon. Genau, so, vorher waren es 197,5. Ich war selber geschockt, wie ich es gesehen habe. Und jetzt, wie viel sind es jetzt? Knapp, also ich war ungefähr vor einer Woche auf einer Waage, 188. 188. Jetzt erzähl mir alles von der Hypnose. Von der Hypnose. Was? Ja, es ist nicht wie im Fernsehen. Also das darf man sich nicht so vorstellen. Das habe ich gedacht gehabt. Aber das war dann ein bisschen anders. Da lief eine ganz ruhige Musik nebenbei. Und wir haben uns vorher bestimmt 2 Stunden unterhalten. So über mein Leben, wie es war, was ich alles erlebt habe, wie viele schlechte Dinge, wo ich gerne hin möchte, was ich noch haben möchte in meinem Leben und wie sich mein Leben doch verändern sollte. Mhm. Und er hat mir dann so einen Weg erzählt mit, wie er denn jetzt ist, dass das Gewicht immer mehr wird und zum Beispiel auf der einen Seite, also im Prinzip, wie so, man geht einen Weg und irgendwann ist man in so einem Feld angekommen, dann sollte ich mir vorstellen, mit Blumen, Schmetterlinge, grüne Wiese. Achso, das hat dir so suggeriert quasi? Genau. Hast du gesessen oder gelegen? Ich habe gesessen. Ich habe die Augen zugehabt. Und dann hat er gesagt, Wiese. Ich war tiefenentspannt. Ja. Ich habe alles mitbekommen. Also er hätte nicht machen können mit mir, was man will oder was er wollte, wie man das so im Fernsehen sieht. Ging nicht, absolut nicht. Hat er dir denn etwas suggeriert, dass du zum Beispiel weniger essen sollst? Ja. Ja. Also es war eine Hypnose, die darauf auch hinausging, dass man eine Magenverkleinerung hätte. Also... Also dass du darauf hinarbeitest, oder wie? Nein, nein. Die Hypnose. Ach, ist also, quasi die Magenverkleinerung geistig gesehen. Genau. Ah, verstehe. Und so soll es wirken. Nur ist es ja noch nicht lange her. Ein bisschen hat es schon gewirkt. Aber also ich habe mein Leben schon geändert. Ich habe vorher wenig Wasser und viel Cola Light getrunken. Das ist jetzt komplett abgeschafft, nur noch Wasser. Kein Süßkram mehr, kein Eis. Und ich habe Eis und Süßkram wirklich vorher geliebt. Das ist jetzt komplett weg. Und das hat er dir so in der Hypnose eingegeben? Ja, also es gehört auch durchaus eine Menge Disziplin dazu. Ja. Kannte ich von mir im Vorfeld gar nicht. Aber ich bin doch sehr eisern mittlerweile geworden. Gerätst du denn manchmal in Versuchung, wenn du was Süßes siehst? Oder hat er das so gut programmiert bei dir, dass du dich gar ekelst vor was Süßes? Nein, leider nicht. Also schön wäre es gewesen, wenn ich mich jetzt davor ekeln würde. Das ist leider nicht. Ich sag ja, es gehört ein bisschen Disziplin dazu. Sicherlich finde ich es ja manchmal schon nicht so dolle. Aber andererseits, wenn ich so weitermache wie vorher, werde ich nicht mehr alt. Das glaube ich allerdings auch, Jenny. Ich habe mir gerade vorgestellt oder mich gefragt, als du gesagt hast, ich bin dann zu dem Hypnotiseur gegangen. Kannst du überhaupt normal gehen noch? Ja, ja. Also ich bin so eigentlich recht gesund. Also ich habe keinen Bluthochdruck, keine Diabetes. Klar, ich habe natürlich Kreuzschmerzen, das bleibt nicht aus. Ich habe auch eine recht große Oberweite bei dem Gewicht. Mhm. Aber... Also du kannst gehen, du kannst einkaufen gehen, du kannst dich im Haus rausbewegen. Ja, aber ich kann nicht stundenlang laufen, nicht. Du bist 38 Jahre alt, eine junge Frau, kannst du arbeiten? Nein. Das geht nicht? Nein, damit wäre ich einfach überfordert. Auch nicht am Schreibtisch oder so? Das weiß ich nicht, das habe ich auch nicht gelernt. Also ich habe einen handwerklichen Beruf gelernt, der ist aber nicht ausübbar zurzeit. Was hast du handwerklich gelernt? Schneiderin. Schneiderin? Mhm. Wobei, da kann man ja auch sitzen bei, ne? Ja, aber man muss auch viel sich bewegen. Also man am Bügelbrett stehen, ich kann nicht stundenlang stehen, das funktioniert nicht. Weil ich dann doch, mein Kreuz ist dafür einfach zu schwach. Wie fühlst du dich denn in dieser Leibesfülle, mit dieser Leibesfülle? Ja, bescheiden, ne? Also, gibt schönere Sachen. Ich persönlich finde mich unattraktiv. Man sagt mir zwar immer, ich habe ein sehr hübsches Gesicht und super schöne lange Haare, aber ich finde mich einfach nicht attraktiv. Traust du dich oder guckst du in den Spiegel, wenn der irgendwo an der Wand hängt? Oder gehst du schnell vorbei? Ja, schon, ich gucke rein, aber ich muss dazu sagen, meinen restlichen Körper, außer mein Gesicht, nehme ich wirklich nicht wirklich wahr. Ich sehe ihn, aber ich nehme ihn nicht wahr. Ich kann auch mich nie, wenn ich zum Beispiel andere dicke Frauen sehe, mich nie einordnen, ist die mehr, ist die weniger. Könnte ich jetzt auch nie vergleichen oder sagen, ich bin mehr oder weniger. Wenn du aus der Dusche kommst, nackig, im Badezimmer hat man ja meistens Spiegel. Der hängt sehr hoch. Ich wollte sagen, guckst du gar nicht hin? Doch, da sehe ich mein Gesicht und meine Schultern, den Rest sehe ich ja nicht. Und das willst du auch gar nicht sehen? Ich sag's mal so, das Elend möchte ich mir dann in dem Augenblick nicht unbedingt antun. Weil ich finde mich mit dem Gewicht einfach nicht attraktiv. Ich habe auch mal weniger gewogen und da will ich gerne wieder hin. Liebe Jenny, wie ist es dazu gekommen, dass du so übergewichtig wurdest? Ich war schon immer ein dickliches Kind. Also kein dünnes Mädchen, wie wir es gerade gehört haben? Nein. Ich war als Baby normal und dann bin ich pummelig gewesen. Wo ich noch bei sagen würde, okay, war ein bisschen zu viel, aber hielt sich einfach noch in Grenzen. Und mit der Pubertät wurde das dann immer mehr. Kann man bei dir auch sagen, dass letztendlich eine Essstörung vorliegt, weil du Unmengen in dich einstopfst? Also ich bin essgestört, im Endeffekt. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass du sehr große Mengen isst und wahrscheinlich viel ungesunde Sachen gegessen hast, wie Süßkram, Limonade. Ich habe kein normales Essverhalten gehabt. Ich habe unregelmäßig gegessen, oft viele Sachen hintereinander, kein Sättigungsgefühl. Also ich habe das Ganze nicht freiwillig gemacht. Das ist im Prinzip wie eine Drogensucht, wo der Kopf sich nicht ausschalten lässt. Der Kopf ist so lange an, bis er das bekommt, was er haben will. Und dann gibt er erst Ruhe. Und das hält dann aber auch nicht unbedingt für lange an. Dann ist wieder was gewesen, wo man musste nur was sehen im Fernsehen oder sonstiges. Dann, als wenn sich ein Schalter umgedreht hätte und dann, das muss ich jetzt haben, egal wie. Und der hat keine Ruhe gegeben, bis er was bekommen hat. Du bist im Moment solo? Nein, ich bin schon seit Jahren in einer Beziehung. Wie schwer ist dein Mann? Wie dick ist dein Mann? Knapp 100 Kilo. Knapp 100 Kilo. Aber er ist größer als ich. Also er ist knapp 1,80 und von daher, es geht. Er hat einen kleinen Bauch, es fällt hier bei uns noch relativ in Grenzen. Du kannst so mit ihm gut leben. Kann er wirklich auch mit dir leben? Ja. Schämst du dich vor ihm manchmal auch ein bisschen? Nein. Nee. Also vor ihm nicht. Das Problem habe ich aber noch nie gehabt. Sobald es um Sexualität ging, hatte ich noch nie Probleme. Das war schon immer so, weil ich mir gedacht habe, wenn derjenige mit mir schlafen will, dann werde ich ihm auch irgendwo schon gefallen. Ja, so, genau. Das ist eine gesunde Einstellung. Ja, aber andererseits rum bin ich dann doch wiederum sehr verschüchtert in anderen Sachen. Aber wenn es um Sex ging, war ich bin ich immer sehr locker gewesen. Habt ihr Sex mit Licht? Ja. Ja, nur hätte ja sein können, mir hat schon mal eine Anruferin erzählt, dass dann nur immer im Dunkeln. Nein, also er sieht mich auch, ich laufe auch ganz viel nackt durch die Gegend, weil mir einfach dann auch warm ist. Und er kennt mich ja auch so. Er liebt mich ja auch. Wenn er nicht mit mir zurechtkommen würde, wäre er gegangen. Er hat die Möglichkeit gehabt, jederzeit zu gehen. Also Jenny, warst du denn schon mal in Kliniken und hast Versuche unternommen? Und das hat nichts geklappt, nicht genutzt und jetzt deshalb zum Hypnotiseur gegangen? Ja, genau. Eine Magenband wurde abgelehnt und eine Kur wurde auch abgelehnt. Warum wurde das Magenband bei dir abgelehnt? Bei dir ist es doch nur wirklich... Ja, ich könnte es ja zu Hause weiter versuchen. Ich habe ja noch nicht genug gemacht. Also ich habe ziemlich viel über Weight Watchers und 8 Pillen habe ich genommen. Ich war in der Tagesklinik gewesen, mit dem Hausarzt. Also ich habe einiges schon durch. Diese klassischen Diäten, die man aus der Zeitung kennt. Und es hat bis jetzt alles also nicht gebracht. Also jetzt ist die ganz große Hoffnung die Hypnose. Ja. Wird die nochmal wiederholt demnächst? Ich möchte, dass nochmal wiederholt wird, dass dann nochmal ein bisschen nachgearbeitet wird, dass die Portion sich nochmal verringert. Ja. Dass ich habe angefangen Sport zu machen. Hätte ich nie gedacht. Ja, super. Ja gut, wenn das so, der heilt, hat recht. Und wenn das mit der Hypnose klappt, dann ist es halt auch gut so. Liebe Jenny, die Sendung ist gleich vorbei, die Musik läuft schon lange. Ja, ich höre es. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Und toi, toi, toi. Und schade, dass du aufhörst. Du warst schon in meiner Jugend dabei. Liebe Jenny, mach's gut. Ciao, ciao. In der Technik heute Nacht. Volker Tarke. Morgen sind wir wieder da. Schöne Nacht. Gute Nacht. Bye, bye.